Oh, the river don't mind the cruel from the kind. Like a cat in a stable, I thought you were mine. But them horses go running like they haven't the time. Like the very last word in a firing line. I can see you were reckless. I was reckless as well. We both leapt from the cradle before the branch fell. And now mercy my heart, how fast everything grows. How everything is a hammer to a sensitive soul. Now love as a carriage awaits. Push came to shove and we swallowed the bait and lay down in our temperate fate. Hand like a needle and a soft touch of grace. It never mattered how I ran there, I could not get there first. And now I miss you like hunger in a desert of thirst. And soft wooden towers carry the tune, and wings on the kind river counted on you. Natürlich wieder einmal der Sunday Service mit neuer Musik für euch. Zwischen den Stühlen, zwischen Pop, Elektronik und heute auch ganz viel karibische Sounds dabei. Lasst euch überraschen, was so an Musik zu hören sein wird. Eben gerade gab es Amelia Curran, eine Singer-Songwriterin, die aus dem kanadischen Städtchen Halifax kommt und die sich ganz gerne im Amerikaner zu Hause fühlt. Ihr Track gerade eben hieß Soft Wooden Towers von ihrem Album Spectators, auch schon ihr sechstes Album, was die Kanadierin veröffentlicht hat. Heute gibt es Musik von Anna von Hauswolf. Ich habe Austra dabei, es gibt was von CSS aus Brasilien, The X, die alten Punk-Helden aus Holland sind dabei, dann Musik von When Saints Go Machine, Jack Bourgard, die Ralphie Band und auch Tricky ist mit von der Partie. Aber erstmal gibt es hier Indie-Sounds von Baths. Symmetry with all my white lights and straight lines. turn to bone. Fate unseen, kiss the stone. You hope that where you are, that you're not alone. Ossuary von Bars vom neuesten Album Obsidian. Und Bars erschien zuerst 2010 auf der Bildfläche zusammen mit dem Pop-Phänomen Chillwave. Neben Bars prägten vor allen Dingen Bands wie Toro Imoi und Neon Indian dieses Genre, welches sich von minimalen Laptop-Produktionen über 80er Jahre Pop und Lo-Fi-Sounds irgendwie orientierte. Mit dem zweiten Album Obsidian hat Bars aka Will Wiesenfeld aus L.A. sein Wohnzimmerprojekt auf die nächste Ebene gehoben. Der Sound ist weniger verwaschen, die Beats sind schon ein bisschen akzentuierter und das Klavier teilweise bei einigen Tracks tonangebend und der Facettgesang von Will Wiesenfeld ziemlich einvernehmend. Diese Platte erschien bei Antikin, dem Label, welches zwischen den Genres Hip-Hop und Indie oszilliert und dort eigentlich auch perfekt in den Katalog passt. Nach Bars, welches auch übrigens letzte Woche hier Album der Woche war, dazu mehr auf der Homepage unter sundayservice.de, hier die großartigen Mount Kimby. Das waren Mount Kimby mit ihrem Track So Many Times, So Many Ways von ihrem zweiten Album Cold Spring Faultless Youth. Die beiden Herren aus London haben hier wirklich ein ziemlich gutes Werk abgeliefert. Man sagt ja immer, das schwierige zweite Album, sowohl Mount Kimby als auch Bath, den wir vorher hörten, haben bewiesen, dass man da durchaus keinen Respekt vor, zumindest keinen zu großen Respekt vor haben muss. Und wenn man das Zeug dazu hat, kreativ, glaube ich, das auch ganz locker aus der Hand schütteln kann. Auch die nächste Band haben ihr zweites Album am Start, When Saints Go Machine. Die kommen aus Kopenhagen und haben gar nicht diesen typischen Kopenhagen-Sound, den man von den dortigen Gitarrenbands kennt, sondern klingen eher so ein bisschen nach englischem Elektropop. Infinity Pool heißt ihr zweites Werk und hier ihr Track Yodine. Wir hörten When Saints Go Machine. aus Kopenhagen. Der Track hieß Jodin vom Album Infinity Pool, dem zweiten Werk von den Boys aus der dänischen Hauptstadt. Bei Album Nummer 3 angekommen ist die Ralphie Band. Dieser komische Name ist zurückzuführen auf den Kopf dieser Truppe. Der heißt Oli Ralphie, kommt aus Oxford und ist nicht gerade ein Workaholic. Hat 2005 sein Debütalbum veröffentlicht, damals auch groß abgefeiert worden von diversen Printmedien, englischen, deutschen, amerikanischen. Alle waren sich einig, mit einem großartigen Werk erst damals zu tun zu haben. Dann gab es 2008, glaube ich, dann den Nachfolger. Und jetzt 2013, also 5 Jahre später, endlich das dritte Werk von der Ralphie Band. Sun Be Wise heißt es. Und darauf gibt es den gewohnten, gepflegten, schräg charmanten Folkpop. Hier sein Track Ox. Well, give my love an apple without a core. Give my love a stone house without a door. Oh, give my love a palace wherein she may be, that she may unlock it without a key. My head is an apple without a core. My mind is a house without a door. My heart is the palace where she may be, so she may unlock it without a key. If I might have been an ox, a beautiful ox, I would carry you across the hills to where you want to go. I saw the wild ocean, I listened to its roar. I came upon a stranger down by the shore. He said, I'll give my love a palace wherein she may be, and she may unlock it without a key. If I I would carry Das war die Ralphie Band mit ihrem Track Ox und das Ganze vom neuesten Album Sun Be Wise, die Band um Ollie Ralphie aus Oxford in England. Der nächste Künstler heißt Rodrigo Leao und kommt aus Portugal und hat früher wohl mal bei einer Band mitgewirkt namens Madre Deus. Ich kenne die nicht, die sollen auch schon vor, weiß ich nicht, 20 Jahren irgendwie damals ihren Hochpunkt gehabt haben und eben dort ist dann auch Rodrigo Leao ausgestiegen aus dieser Band, um sich selbst als Künstler, als Komponist, als Musiker zu verwirklichen und ist in Portugal auch eine ziemlich große Nummer mit diversen Nummer 1 Hits. Hierzulande noch ein unbeschriebenes Blatt, das könnte sich ändern mit seinem Album Songs. Da drauf sind Tracks versammelt, die er zwischen 2004 und 2012 aufgenommen hat und er hat eine ziemlich fette Gästeliste, was die Sängerinnen und Sänger angeht, die ihn auf diesen Songs begleitet haben. Es geht los bei Joan Wesser von Joan and a Police Woman. Dann ist dabei zum Beispiel Neil Hannon von den, von Divine Comedy. Dann ist hier Scott Matthew dabei oder auch Portishead Beth Gibbons. Also wirklich eine illustre Gästeliste. Wir hören einen Track, der heißt This Light Holds So Many Colors von Rodrigo Leao. Und dabei ist zu hören Stuart Staples von den Tindersticks. And we'll see it again. This light that holds so many colors be like the first time. Always like the first time. We'll see it again now. This light that holds so many colors be like the first time. Always like the first time. Light, unaware of what was chasing. wind rushing through our hair. We were so far ahead. Now I walk along, listening over my shoulder, listening for memories and hoping. We see it again now, this life that holds so many colors. Be like the first time, always like the first time. We see it again now, this life that holds so many colors. Be like the first time, always like the first time. Das hörte sich doch fast nach einem Original Tindersticks-Songs an, aber nein, das war natürlich nicht die Tindersticks, das war Rodrigo Leao, ein Portugiese, der hier mit Stuart Staples gemeinsame Sache gemacht hat, der Sänger der Tindersticks. Track hieß The Light Holds So Many Colors. Das Ganze vom Album Songs, darauf wie gesagt diverse andere Gäste wie Beth Gibbons, Neil Hannon, Scott Matthew und ein paar andere Leute, die man auch vielleicht nicht kennt. Und auch wenn die Gästeliste hier, sag ich mal, einigermaßen respektvoll aussieht, das Album ist dann vielleicht doch nicht so großartig, wie die Namen das teilweise erwarten lassen. Schade eigentlich, hätte ich ein bisschen mehr dann vielleicht erwartet bei der Schar von Gästen. Als nächstes Tricky, der ja Miterfinder des Trip-Hops, hat mit False Idols vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht. Darauf gibt es unter anderem eine Coverversion von Patti Smith. Den hören wir nicht, diesen Track, sondern einen anderen, If Only I Knew. Hier kommt Tricky. Think before you got one life. Das war tricky, aber ich bin beim Ansagen in der Textzeile hier verrutscht vom Booklet. Das war der Track Is That Your Life von Tricky vom neuesten Album False Idols. Jonah McLeary ist ein Künstler, der gerne mit Jamie Woon oder auch James Blake verglichen wird. Der hat gerade eben mit Fire in My Hands eine schöne Single veröffentlicht, die auch hier schon mal lief vor 2-3 Wochen. Und jetzt auch nochmal die auch sehr schöne B-Seite von Jonah McLeary. Der Track heißt Painted Blue. So, ein Fehler kommt selten allein. Hier habe ich den Track vergessen anzuwählen. Heute geht es ja drunter und drüber hier beim Sunday Service. Jetzt aber Painted Blue von Jono McLeary. Before you see it, I'm painted blue. The temptation to see it through. I'm turning back on what you thought you knew. I'm falling in. It's coming through. The train is coming as darkness breathes. Feeling summoned for all to see. And please come back to me. To see it through. Please be well off. You're feeling cold. There's no one outside compared to home. Turn your soul into the one you have. Das war John Roberts, ein Künstler, der, glaube ich, aus den USA stammt, aber als ich jetzt von ihm hörte, wohnt er in Berlin. Er hat mit Fences vor kurzem sein neuestes Album veröffentlicht. Davon gab es den Track Blanket zu hören. Ihr hört den Sunday Service. Die Playlist könnt ihr wie immer nachlesen auf der Homepage unter sundayservice.de oder noch einfach euch einfach per E-Mail zuschicken lassen. Einfach mir eine E-Mail schicken an mail@sundayservice.de und dann langt die Playlist wöchentlich bei euch gleich nach der Sendung in den elektronischen Briefkasten, also mail@sundayservice.de für ein Playlist-Abo vom Sunday Service. Mit Austra geht's weiter. Austra, das ist das Projekt von der kanadischen Sängerin Katie Stelmanis. Die hat 2010 mit Feel It Break so einen ziemlichen Überraschungshit gelandet, der, glaube ich, bei ziemlich vielen Leuten gut ankam. Sie selbst hat eher so eine klassische Gesangs-Opernausbildung genossen und das kann man bei ihren Songs auch sehr gut raushören. Das neueste Album Olympia ist mir ein bisschen zu viel Synthie-Pop, lastig, noch hier Gesang ist da manchmal immer etwas zu ähnlich. Trotzdem gibt es auch zwei, drei ganz gute Tracks da drauf. Hier kommt Austra mit Forgive Me. Give Me, das fordert hier Austra vom neuesten Album Olympia, zweites Werk von Katie Stelmanis und ihrer Band. Amina, das waren mal vier Frauen aus Reykjavik, aus Island, die als kleines Streichquartett sich formiert hatten und ein paar Songs hatten, Auftritte hatten und auch, glaube ich, Platten aufgenommen haben. Inzwischen wird das Ganze erweitert mit einem Schlagzeuger und einem Menschen, der auch elektronische Musik dazu steuert. Und Amina treten am liebsten auf Lighthouses, wie sagt man, Leuchttürmen, genau. Das machen sie gerne auf Konzerten und dort nehmen sie auch ganz gerne ihre Platten auf und haben jetzt eine EP veröffentlicht, The Lighthouse Project heißt das Ganze. Das ist wirklich ganz liebevoll aufgemacht mit als CD, mit so einem richtig fetten Pappschuber mit einem 22 dicke seitendicken Booklet, wo ganz viel über das Projekt drin steht und ganz viele schicke Bilder auch zu Leuchttürmen und Leuchtturmhäusern. Und das Musikalische passt irgendwie auch zu diesem, was ihr gerade gehört habt. Hier kommen Amina mit Leather and Lace. Thank you. Das waren Amina mit ihrem Track Leather and Lace und die Damen aus Island, aber auch schon häufig mit den Herren von, wie heißen die noch gleich? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist ja furchtbar. Die so super bekannt sind und Sigaros mache ich natürlich. Also mit Sigaros haben sie schon häufig zusammengearbeitet und dadurch sicherlich auch einigen schon bekannt. Ansonsten glaube ich Amina eher so ein Nischenprojekt und musikalisch sicherlich auch nicht, was die Charts stürmen wird. Aber mein Gott, von der EP wurden zumindest im Vinyl von 500 Stück gepresst. Das reicht dann nicht mal für Platz 100 aus in irgendwelchen Charts, wo auch immer. Anja Plaschk kommt aus Österreich und firmiert unter ihrem Künstlernamen Soap and Skin. Sie hatte letztes Jahr das Album Narrow veröffentlicht. Da gab es vor kurzem nochmal eine neue Single. Ich spiele euch davon gerne die B-Seite vor. Die heißt Me and the Devil. Hier kommt Soap and Skin. Schön düstere Sounds hier von Soap and Skin. Ihr Track hieß Me and the Devil, die B-Seite von ihrer aktuellen Single Sugar Bread und der Track dann im Original auch auf dem letzten Album drauf. Ich glaube, Me and the Devil dürfte ein Non-Album-Track sein. Zumindest habe ich ihn vorher noch nicht so richtig wahrgenommen. Ihr den Sunday Service, letzter Track in der ersten Stunde, kommt von Bill Ryder Jones. Ein Künstler aus Liverpool, der früher mal bei The Coral mitgemischt hat, einer Band, die so ein bisschen 60s-Pop macht. Als Solokünstler macht Bill Ryder Jones eher introvertierten Singer-Songwriter-Pop. Sein neuestes Album heißt A Bad Wind Blows in My Heart, davon auch der Titeltrack A Bad Wind Blows in My Heart Part 2. Hier kommt Bill Ryder Jones. Thank you. To not look at the stars.